Menschen. Ja, das ist wahr. Das ist mein. Das ist mein. Ich will auch immer böse sein. Ein Nazi, ein Rassist. Glaubt euch weiter mit diesen Mist. Wird jetzt übers Feld gesehen. An Jackenanhänger aus seinen Gumpen hängen ihre Lanzenlumpen. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, das ist fein. Das ist fein. Ich will auch immer böse sein. Experimentelles Unterfangen, konzentriert in viele Warteschlangen. Warten Sie auf den einen Pfad, der Sie weiterführt ins Brausebad.